Eigentlich sind sich alle einig. Viele Studentinnen und Studenten sind gut für Deutschland. Margret Wintermantel, Hochschulvertreterin. Also wir freuen uns darüber, dass wir wirklich so viele junge Leute haben, die sich für ein Studium interessieren, die auch studienberechtigt sind. Also von daher ist das einfach eine positive Nachricht. Ich möchte betonen, dass es einfach eine sehr positive Sache ist. Dieter Domen, Bildungsökonom. Wir haben einfach im Vergleich zu 2005 fast 90.000 zusätzliche Studienanfänger und das ist durchaus eine Entwicklung, die positiv und so nicht vorhersehbar war. Svenja Schulze, Hochschulpolitikerin. Wir brauchen die jungen Leute. Wir brauchen diejenigen, die sehr gut ausgebildet sind. Wir haben in vielen Bereichen jetzt schon einen Fachkräftemangel. Und deswegen ist das sehr, sehr wichtig, ein Studium aufzunehmen, sich weiter zu qualifizieren. Das ist übrigens auch individuell die beste Versicherung gegen Arbeitslosigkeit. Fast eine 500.000 Studienanfänger werden im Herbst an die Universitäten und Fachhochschulen strömen. Die allermeisten von ihnen müssen bis heute Abend, Punkt 24 Uhr, ihre Bewerbung abgegeben haben. Genauer gesagt, ihre Bewerbungen. Denn eine zentrale Anlaufstelle gibt es nur für ganz wenige Studienfächer. Das war einmal anders. Rückblende. 15. Juli 2004, eine halbe Stunde vor Mitternacht. In der Dortmunder Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen, kurz ZVS, herrscht Hochbetrieb. Bis 24 Uhr können Interessenten hier noch ihre Bewerbung um einen Studienplatz abgeben. Für alle überlaufenden Fächer wie Pharmazie und Architektur, Psychologie und Medizin, soziale Arbeit und etliche andere. Ich heiße Hermann, komme aus Hamburg und bin schnell hierher gefahren, um das noch abzugeben. Wie schnell? In 4 Stunden. Ich bin ja gerade 5 Minuten vor Abgabefrist noch eingetroffen. Ich muss eine Unterlagen zusammenbekommen. Ich habe mich schon lange entschieden. Ich habe ja mein Abitur auf dem Abendgymnasium gemacht und studiere ab Oktober Medizin und habe mich hier noch beraten lassen. Also von den sehr angenehmen, helfenden Mitarbeitern hier im Haus. Seit Anfang der 70er Jahre war die ZVS die zentrale Verteilstelle für alle Fächer, in denen es deutlich mehr Bewerber als Studienplätze gibt. Für die Studenten galt, mit einer Bewerbung waren sie bundesweit dabei. Und bis 2004 erledigte die ZVS diese Aufgabe ziemlich gut. Immer bis zum 15. Juli, immer bis zur letzten Minute. Also ich wusste ja, bis 12 Uhr ist geöffnet und ich habe mich jetzt 1 Stunde lang verfahren und jetzt bin ich 1 Stunde später dran. Und im Endeffekt, Hauptsache ich fülle es aus vor 12 Uhr. Ich war zu faul, die ganze Zeit so früh zu kommen. Doch die Unis forderten ab der Jahrtausendwende mehr Einfluss bei der Auswahl der Studienbewerber. Die ZVS wurde als bürokratisches und zentralistisches Monster geschmäht, aufgelöst und durch die Stiftung Hochschulstaat ersetzt. Seit 6 Jahren können die Unis nun bei der Bewerberauswahl stärker mitreden. Aber viele Hochschulen haben gemerkt, wie aufwendig das ist. Weil sie mit den Auswahlverfahren überfordert sind, wurde die Aufgabe doch wieder nach Dortmund abgegeben. Der frühere ZVS und heutige Hochschulstaatssprecher Bernhard Scheer. Bestimmte Aufgaben der alten ZVS, also die Vergabe von Studienplätzen in Medizin, Zahnmedizin, Tiermedizin und Pharmazie, die gibt es ja auch jetzt bei der neuen Stiftung. Also auch diese Plätze werden über uns vergeben. Doch außer bei diesen 4 Fächern laufen die Bewerbungen heute dezentral. Wer etwa Architektur studieren will, muss sich seither direkt bei den Hochschulen bewerben, und zwar einzeln bei jeder Hochschule, die für ihn in Frage kommt. Und weil wegen der großen Nachfrage nirgendwo ein Studienplatz garantiert ist, sind mehrere Dutzend Bewerbungsschreiben eher normal als die Ausnahme. Patrick Schnepper ist Studentenvertreter im AStA der Universität zu Köln. Eine Freundin von mir bewirbt sich gerade in Psychologie und das sind gut 50 Unis, die das in Deutschland anbieten und bei manchen Hochschulen reicht es sich einfach zu bewerben. Also da gibt es ein Online-Formular, das muss man dann nochmal unterschrieben dahin schicken. Bei ganz vielen muss man schon eine beglaubigte Zeugniskopie dazulegen, damit fängt es ja schon mal an, das sind Kosten, die auf einen zukommen. Es waren 35 beglaubigte Zeugniskopien, man kann sich das ausrechnen, eine Beglaubigung kostet ca. 5 Euro plus Kopierkosten, also man muss das schon kopiert mitbringen zu den Einwohnermeldeämtern, damit die da so einen Stempel drauf machen. Das sind immense Kosten. Manche Hochschulen wollen dann noch irgendwelche Motivationsschreiben oder sogar Vorstellungsgespräche, wo man dann auch nochmal individuell anreisen muss. Ja, das Verfahren ist einfach total undurchsichtig, kostenintensiv. Ja, man kann schon fast sagen, krank. Viel Aufwand also für die Bewerber und noch viel mehr für die Universitäten. Sie waren im letzten Wintersemester so überfordert, dass sie von den bundesweit rund 350.000 zulassungsbeschränkten Studienplätzen 17.000 nicht besetzen konnten. Ein absurder Zustand. Ausgerechnet in den Fächern mit besonders hoher Nachfrage blieben tausende Studienplätze frei. Außerdem bekamen etliche Studenten ihre Zusagen erst Wochen nach Semesterbeginn. Schon seit mehreren Jahren doktern deshalb die Hochschulen, die Bildungspolitiker in Bund und Ländern sowie Software-Spezialisten an einem bundesweiten zentralen Online-Bewerbungssystem herum, bei dem sich jeder angehende Student anmelden kann. Der Arbeitstitel: Dialogorientiertes Serviceverfahren. Bernhard Scheer von der Stiftung Hochschulstaat erklärt, wie es funktionieren soll. Die Hochschule lädt auf dieses Portal das Ergebnis ihres Auswahlverfahrens hoch. Und dann ist der Bewerber am Zuge. Er sieht in seinem persönlichen Nutzerkonto, welche Hochschule ihm ein Angebot macht, welche Hochschule ihm kein Angebot macht. Und wenn die Hochschule ihm jetzt im Moment noch keinen Platz anbieten kann, dann sieht er auch genau, wie weit bin ich denn noch entfernt? Entfernt von den guten Plätzen, also von den Zulassungsplätzen. Wie viele Leute sind noch vor mir? Und aufgrund dieser Informationen kann er dann eine Entscheidung fällen, kann beispielsweise einen Platz annehmen. Und dann wird er simultan aus allen anderen Ranglisten herausgenommen. Also die Hochschulen werden quasi informiert. Dieser Bewerber steht jetzt nicht mehr für euch zur Verfügung, weil er sich für eine andere Universität, für ein anderes Studienangebot entschieden hat. Und damit macht er natürlich Platz frei, dass andere Bewerber entsprechend aufrutschen können. Denn genau diese Abstimmung der Hochschulen untereinander hatte bisher nicht funktioniert und für das Chaos bei der Studienplatzvergabe gesorgt. Das neue Verfahren soll all diese Probleme lösen. Annette Schavan, CDU-Bundesbildungsministerin. Gearbeitet wird an einem anspruchsvollen System, das, wenn es klappt, zum modernsten in Europa gehört. Im Moment gibt es technische Schwierigkeiten an der Schnittstelle zwischen der neuen Software und bisherigen Softwaresystemen der Hochschulen. Ich bin zuversichtlich, dass wir da zu einer guten Lösung kommen. Es gibt also keinen Grund, jetzt schon den Eindruck zu erwecken, als sei das ein System, das nicht funktioniert. Die Zuversicht der Ministerin in allen Ehren, aber bisher klappt das System erst einmal nicht. Der geplante Start im vergangenen Frühjahr wurde mehrfach verschoben. Jetzt soll es 2012 endgültig losgehen, möglicherweise. Die technischen Herausforderungen jedenfalls sind noch lange nicht gelöst. Hochschulstaatssprecher Bernhard Scheer. Da sind ganz viele Datenbeziehungen, ganz viele Daten, die hin und her laufen müssen zwischen der Plattform und den einzelnen Hochschulen. Wir haben größenordnungsmäßig vielleicht 170 Hochschulen, die auf dieser Plattform arbeiten würden. Und wir haben 200.000, 300.000 Bewerber möglicherweise, die auch auf diese Plattform zugreifen. Wenn wir nicht sicher sein können, dass die Datenströme wirklich sinnvoll hin und her laufen können, dann ist es zu risikoreich, diese Software jetzt an den Start zu bringen. Man hat sich also für den Grundsatz entschieden, Sicherheit geht vor Schnelligkeit. Eine Entscheidung, die zunächst einmal die Studienbewerber ausbaden müssen. Für sie geht das Bewerbungschaos weiter. Sogar der Wissenschaftsrat sah sich deshalb diese Woche zu einer mahnenden Stellungnahme herausgefordert. Die Startverschiebung des dialogorientierten Serviceverfahrens ist für die Studienbewerber sowie für die Hochschulen mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Der Wissenschaftsrat beobachtet diese Entwicklung mit Sorge. In stark nachgefragten Studiengängen drohen Studienplätze unbesetzt zu bleiben, obwohl gerade in diesem Jahr erneut ein Studienanfängerrekord erwartet wird. Bernhard Scheer. Also, dass dieses Projekt ein anspruchsvolles Projekt ist, haben wir von Anfang an gewusst. Aber die Zeitsituation hat uns da wenig Spielraum gelassen. Wir haben ja in diesem Wintersemester in zwei Bundesländern doppelte Abiturjahrgänge. In Bayern und in Niedersachsen kommen jeweils zwei Klassen aus den Schulen mit dem Abiturzeugnis in der Hand. Und das bedeutet, bezogen auf die Studienplatzvergabe, natürlich die zusätzliche Notwendigkeit, doch ein schlankes, effizientes Verfahren zur Verfügung stellen zu können. Nur genau dieses Verfahren steht eben nicht zur Verfügung. Und das ausgerechnet in einem Jahr, in dem so viele Erstsemester wie noch nie ihr Studium aufnehmen wollen. Doppelte Abiturjahrgänge, 60.000 zusätzliche Studenten durch den Wegfall der Wehrpflicht und das Ganze in einer Zeit, in der besonders geburtenstarke Jahrgänge die Gymnasien verlassen. Dieter Domen vom Berliner Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie FIPS sieht die Politik und die Hochschulen denkbar schlecht auf die große Nachfrage vorbereitet. Wir stehen jetzt vor den ganz starken Abiturientenjahrgängen, die nach unseren bisherigen Prognosen bedeuten, dass so 460.000, 470.000 junge Menschen an den Hochschulen anfangen könnten. Das setzt aber durchaus voraus, dass weiter ausgebaut wird. Dann kommt die Abschaffung Wehr- und Zivildienst dazu. Insofern ist der politische Druck, glaube ich, ausgesprochen hoch. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich Bund und Länder leisten können, einfach in großem Umfang junge Menschen vor den Türen der Hochschulen stehen zu lassen. Aber gleichwohl muss man konstatieren, dass viele Länder dazu übergehen, derzeit auch bei den Hochschulen zu kürzen, sodass die Bundeszuweisungen umso wichtiger werden. Mehr Geld für Unis und Fachhochschulen, anders geht es nicht, sagt der Bildungsökonom. Margret Wintermantel, Präsidentin der Hochschulrektorenkonferenz, stimmt ihm natürlich zu. Wir haben insgesamt natürlich in der Infrastruktur einiges zu tun. Es müssen sozusagen Räume angemietet werden, um Studierende aufnehmen zu können. Aber das ist sozusagen das, was noch am leichtesten geht. Wichtig ist, dass wir genügend Lehrpersonal haben, dass wir genügend Leute haben, dass wir Tutorien einrichten können, dass wir vorgezogene Professuren besetzen können. Wir brauchen einfach mehr Lehrpersonal in den Hochschulen, damit wir tatsächlich die Qualität der Lehre hochhalten können. Ich denke, das ist nicht der Engpass. Es fehlen die Ressourcen, um diese Leute auch zu bezahlen. Ob diese Ressourcen allerdings bis zum Studienbeginn im Oktober zur Verfügung stehen, ist fraglich. Zwar haben Bund und Länder im sogenannten Hochschulpakt vereinbart, die Zahl der Studienplätze in Deutschland in den kommenden Jahren um mehr als 300.000 aufzustocken. Doch niemand weiß, ob das wirklich reichen wird. Svenja Schulze ist SPD-Wissenschaftsministerin in Nordrhein-Westfalen, jenem Bundesland, in dem schon heute ein Viertel aller Studenten in Deutschland eingeschrieben ist. Wir sorgen ja dafür, dass an den Hochschulen mehr Studienplätze geschaffen werden. Für den doppelten Abiturjahrgang sind jetzt bis zu 90.000 Anfängerinnen und Anfängerplätze vorgesehen. Für die Medizin werden wir auch noch mal rund 1.000 Plätze dazu finanzieren. Das ist eine ganze Menge und ich glaube, dass wir damit auch gute Bedingungen sicherstellen können. Im Übrigen, sagt die Landespolitikerin, sei die Bundesregierung für die abzusehenden Engpässe zumindest teilweise verantwortlich. Föderale Schuldzuweisungen. Wir haben mit einem gewissen Teil davon ja gerechnet. Da haben wir auch Verträge mit den Hochschulen, wie viel Studienanfänger sie zusätzlich aufnehmen. Bei der Wehrpflicht, das ist natürlich was, was wir jetzt nicht planen konnten. Da hätte ich mir auch gewünscht, dass der Bund uns etwas geholfen hätte. Die sparen ja jetzt eine ganze Menge Geld. Da hätten sie uns ja auch etwas geben können, damit wir die Hochschulen da besser darauf vorbereiten können. Jetzt müssen wir gucken, wie wir damit klarkommen. Irgendwie und mit viel gutem Willen werden die Länder und die Hochschulen den enormen Ansturm also möglicherweise bewältigen. Doch gleichzeitig holen sie sich damit bereits das nächste Problem ins Haus. Denn wer heute viele Bachelor-Absolventen ausbildet, der braucht morgen eine entsprechende Anzahl an weiterführenden Masterstudienplätzen. Die aber gibt es nicht. Anders gesagt, die heutigen Studienanfänger werden in eine zumindest in akademischer Hinsicht höchst unsichere Zukunft geschickt. Bildungsökonom Dieter Domen. Wenn man die letzten Jahre sich anguckt, dann war das unterschwellige oder nicht tatsächlich geäußerte Ziel eigentlich, allenfalls die Hälfte der Bachelor-Absolventen soll in den Master übergehen. Nach anfänglichen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes waren es sogar nur 40%, die übergegangen sind, wobei das extrem kleine Kohorten waren. Und jetzt zeigt sich die Situation, dass, was aber nicht überraschend ist, dass viel mehr als geplant einen Master absolvieren wollen. Und man muss befürchten, dass die Hochschulen tatsächlich dazu übergehen, dass sie vor allen Dingen sich erstmal auf die Bachelor-Studierenden kümmern, weil die vor den Toren stehen. 4 von 5 Studenten, das zeigen aktuelle Umfragen, wollen aber nicht alleine auf den Bachelor-Abschluss vertrauen, sondern einen Masterstudiengang dranhängen. Um die wenigen Masterplätze wird es also heftige Verteilungskämpfe geben. Studentenvertreter Patrick Schnepper. Ja, also das generelle Problem beim Übergang von Bachelor-Master ist, dass es wesentlich mehr Bachelor-Studienplätze gibt als Master-Studienplätze und dass zum Teil relativ harte Kriterien für die Auswahl für die Masterplätze angelegt werden und man dadurch schon einen sehr guten Bachelor-Abschluss braucht, um überhaupt eine Chance auf einen der wenigen Masterplätze zu erhalten. Wie sich diese verschärfte Konkurrenz auswirkt, ließ sich bereits im vergangenen Wintersemester an einzelnen Hochschulen beobachten. Anna Bergert studiert Wirtschaft an der Uni Köln und ist dort Fachschaftsvertreterin. Bei uns hat es angefangen, dass wir gemerkt haben, dass das Forum unserer Fachschaft überrannt wurde mit Beiträgen und Beschwerden von Kölner Studenten, die keinen Masterplatz bekommen haben. Das waren größtenteils BWL-Studenten. Und dann haben wir als Fachschaft zu den Studierenden Kontakt aufgenommen, haben mit ihnen gesprochen, haben uns das Problem erklären lassen, haben gleichzeitig Kontakt zum Dekanat aufgenommen. Und von Dekanatsseite war es erst so, dass sie das Problem nicht sehen wollten und das verleugnet haben. Aber wir haben uns dann mit dem Studiendekan getroffen, haben ihm die E-Mails gezeigt, haben mal eine Auswertung gemacht. Und damit konnten wir ganz gut eine Statistik aufbauen, dass durchschnittlich die Studenten Notenabschluss zwischen 1,9 und 2,3 hatten, 5 bis 6 Semester für den Bachelor gebraucht haben. Und bei allen war das Problem, dass sie keinen Masterplatz bekommen haben. Mit anderen Worten, weil es zu wenig Masterstudienplätze gibt, hatten sogar die guten und schnellen Bachelor-Absolventen nur geringe Chancen, ihr Studium fortzusetzen. Es sind ungefähr 215 Masterplätze hier in BWL von der Universität angeboten worden und Bewerbungen gab es ungefähr 700 bis 800. Aber wir von der Fachschaft glauben eher, dass das nächste Semester, wenn der Master wieder im Winter angeboten wird, noch extremer werden wird, weil es gibt noch nicht so viele Bachelorstudenten, die wirklich schon fertig sind. Das ist bei uns die erste Kohorte dieses Semester gewesen. Nächstes Semester werden viel mehr Studenten von der eigenen Universität noch fertig, aber auch von anderen Universitäten fertig. Und ich denke mal, dass sich die Zahl dann fast noch verdoppeln wird. Für viele Bachelor-Absolventen dürfte das fast wie ein Déjà-vu-Erlebnis sein. Auch bei der Bewerbung um die raren Masterplätze gibt es kein zentrales Bewerbungsverfahren mit einheitlichen Kriterien. Jede Hochschule kann also einen ganz individuellen Katalog vorlegen, sowohl bei der Bachelor- wie auch bei der Masterzulassung. Politisch ist das durch die Bologna-Reform durchaus gewollt. Schließlich sollen die Hochschulen eigenständige Profile entwickeln. Doch für die Studierenden heißt das, kaum ein Auswahlverfahren kann mit dem anderen verglichen werden. Nicht nur jede Universität und Fachhochschule, auch jedes Fach hat dort mittlerweile sein eigenes Bewerbungsverfahren. Allein die Liste der Zugangsmodalitäten für das Medizinstudium ist für die deutschen Universitäten 8 Seiten lang. Jede Uni macht, was sie will. Mal geht es nur um die Durchschnittsnote des Abiturs, dann wieder um das Ergebnis eines speziellen Auswahltests. Andere Fakultäten setzen auf Bewerberinterviews, vergeben Pluspunkte bei einer vorherigen Berufsausbildung oder bewerteten gewichtete Fächernoten etwa in Biologie oder Chemie. Kurzum, übersichtlich ist die Situation nicht. Studentenvertreter Patrick Schnepper fordert deshalb: Nach Grundgesetzkompetenz ist eines der wenigen Kompetenzen, die dem Bund geblieben ist, ist die Hochschulzulassung. Und damit ist ganz klar, unsere Ansprechpartnerin Annette Schawan, die muss eigentlich hingehen und ein Bundeshochschulzulassungsgesetz erlassen, was sie auch darf, wo sie sich aber bis heute standhaft weigert, so etwas zu tun. Wirtschaftsstudentin Anna Bergert sieht die Verantwortung für die aktuelle Misere allerdings nicht alleine bei den Bildungspolitikern. Ich denke schon, dass sie die Unis da im Stich lassen, aber ich denke auch, dass die Unis sich nicht genug wehren und ihre Macht, die sie ja auch haben, nicht in die Waagschale werfen. Und ich weiß es nicht genau, was die Bundesregierung damit vorhat, dass wir irgendwie in einigen Jahrzehnten nur noch eine ganz kleine Elite haben und eine ganz große Mittelschicht, die nicht fertig ausgebildet ist für ihr Gefühl und auch nicht besonders gut verdient. Also ich weiß nicht, ob es in so eine Richtung gehen soll, aber ich denke, dass das eine falsche Richtung ist. Den Erstsemestern des kommenden Wintersemesters hilft das allerdings nicht. Sie müssen sich bis heute Abend 24 Uhr bewerben. Und sie tun gut daran, es bei so vielen Hochschulen wie nur möglich zu probieren.